Die Missstände hatten sich noch weiter gesteigert. Die Inflation und die mit ihr verbundene Not und Verelendung waren gestiegen. Die Steuerschrauben schärfer angezogen, die Risse im Volk wurden tiefer. Korruption zerfraß das öffentliche Leben und gegenüber den feindlichen Kontrollkommissionen vergifteten widerliches Spitzeltum und Denunziantentum deutsches Wesen. Die ungeheuren Lasten, die Deutschland auferlegt waren, konnten nicht erfüllt werden. Sie waren ja deshalb auch so hochgestellt, damit mit einem Schein des Rechtes gegen uns vorgegangen werden konnte. Poincaré, der Vertrauensmann des Juden und Roms, war ausersehen, das Henkeramt an Deutschland zu vollziehen. Am 11.01. erfolgte der Einmarsch Poincarés in das Ruhrgebiet. Etwa am 10.01. hatte ich meine alte Garnisonsstadt Wesel verlassen, die auch von dem Einmarsch betroffen wurde. 1882 war ich dorthin aus der Selekta des alten preußischen Kadettenkorps als Leutnant in das 8. Westfälische Infanterieregiment Nummer 57 versetzt worden. Ich habe das in mein militärischer Werdegang neben meinen Lebenserinnerungen bis zum Weltkriege niedergelegt. Ich war jetzt nach Wesel gefahren, um an der Grundsteinlegung eines Denkmals für die im Weltkrieg gefallenen Angehörigen des Regiments teilzunehmen. Auf der Fahrt dorthin hatte ich Aufenthalt in Paderborn genommen und einige Stunden in dem Offizierkorps des in Neuhaus liegenden Reiterregiments verweilt. Mir schlug etwas Fremdes, wenn auch ehrliches Wollen entgegen. Viel hörte ich von der bolschewistischen Revolution, die im Anschluss an das Kapp-Unternehmen im Ruhrgebiet ausgebrochen war. In den Schaufenstern der Buchhandlungen der römischen Bischofsstadt Paderborn lagen Schriften aus, die die berühmte leninsche Weissagung des Sturzes des Hohenzollernhauses behandelten und Kaiser Karl den schmählichen Verräter im Weltkriege in den Himmel hoben und als zukünftigen Monarchen bezeichneten. Die eigentliche leninsche Weissagung des Bruders Hermann von Lenin kündet die Entthronung des Hohenzollernhauses in der 11. Geschlechterfolge. Endlich besteiget der Thron der Letzte des Stammes, kühn wagt Israel die entsetzliche Tat. Ja, die Tat, der Weltkrieg, war entsetzlich. Die Weissagung muss endlich später noch eine Ergänzung erhalten haben, dahingehend, dass die Entthronung des Hohenzollernhauses unter einem mit einem körperlichen Fehler behafteten Herrscher erfolgt. Bekanntlich hatte Kaiser Wilhelm II. Einen gekürzten linken Arm infolge einer unerhörten Handlung eines Arztes bei seiner Geburt. Wer das Treiben der überstaatlichen Mächte kennt und auch weiß, wie Freimaurer die Krankheit seines Vaters, Kaiser Friedrich III., behandelt und seinen Tod beschleunigt haben, wird an eine Zufälligkeit oder Nachlässigkeit bei der Geburt eines zukünftigen deutschen Kaisers nicht recht glauben. Wirkungsvoll haben die überstaatlichen Mächte die Entthronung des Hohenzollernhauses vorbereitet, damit so auch die Weissagung aus dem Kloster Lenin in der Nähe der alten römischen Bischofsstadt Brandenburg gelegen in Erfüllung geht. Das Wiederauftauchen der leninschen Weissagung in Paderborn in Verbindung mit der Ankündigung der Herrschaft des Kaiserverräters Karl ist bezeichnend. Die leninsche Weissagung des Hermann von Lenin schließt: Längst vergangener Zeiten Pracht umstrahlet den Klerus und kein grimmiger Wolf die edle Herde mehr bedreuet. In Münster besuchte ich Generaloberst von Einem. Er war vor dem Weltkriege mein kommandierender General gewesen, als ich am 27.01.1913 Kommandeur des Niederrheinischen Füsilierregiments Nummer 39 wurde. Wir tauschten Erinnerungen an Friedens- und Kriegszeiten aus. Er erzählte mir dabei jene von mir schon häufiger mitgeteilte, aber geschichtlich festzuhaltende Tatsache, dass ich ihm vom Militärkabinett bei meiner Versetzung nach Düsseldorf als schwieriger Untergebener überwiesen wäre, dem er Disziplin beizubringen hätte. Und warum das? Nun, ich war in Berlin klar und bestimmt auch Vorgesetzten gegenüber für die Notwendigkeit eingetreten, die allgemeine Wehrpflicht durchzuführen und zu rüsten und nochmals zu rüsten, und zwar auf allen Gebieten, auch auf den technischen. In Wesel war die Stimmung natürlich gedrückt. Man wartete auf den feindlichen Einmarsch. Aber es war auch noch etwas anderes, schwer Bestimmbares in der Luft. Ich fühlte in dieser römischen und verfreimaurerten Stadt auch unter den Kameraden, die stolz darauf hätten sein müssen, dass ich aus dem Regiment hervorgegangen war, innere Ablehnung, gleichsam als ob ich tatsächlich für den Ausgang des Weltkrieges verantwortlich wäre und auch den schon vorher erwähnten bolschewistischen Aufstand verursacht hätte, der Wesel und Umgebung so besonders in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Deutschen waren sich im Unklaren darüber, dass dieser Aufstand seit langem von Moskau her geplant, durch das Kapp-Unternehmen nur frühzeitig ausgelöst war und nun leichter niedergeworfen werden konnte. So etwas hörten die Deutschen nicht. Aber billige Hetze gegen meine Person nahmen sie bereitwillig und gläubig auf. Erst allmählich schmolz das Eis auch in Kameradenkreisen. Wie fest der Freimaurer in Wesel und in ihnen saß, erfuhr ich bei meiner zweiten Anwesenheit da selbst im Jahre 1926, doch das gehört nicht mehr hierher. Die Eindrücke dieser Reise waren sehr lehrreich. Sie zeigten mir, mit welchen Schwierigkeiten Deutsche schon vor dem Weltkriege zu kämpfen hatten, die weiter nichts als die Stärke des Vaterlandes erstrebten. Sie zeigten, wie gegen die gearbeitet wird, die dem Volke seiner selbst halber selbstlos helfen. Es war immer das gleiche Ablehnende, dem mein völkisches Wollen in irgendeiner Form begegnete, und zwar umso mehr, als dieses Wollen von meinen Gegnern erkannt wurde, die die Unbeugsamkeit meines Entschlusses kannten, für die Rettung des Volkes zu wirken. Die Sorge vor mir ließ sie nicht ruhen, sie mussten ihre Hetze steigern und mein Wirken immer mehr sabotieren. Der Einmarsch Poincarés in das Ruhrgebiet, die damit verbundene gesteigerte Vergewaltigung der Bevölkerung in den bisher besetzten Gebiete, die mit gleicher brutaler Gewalt erfolgte Bedrückung weiterer Deutscher und die völlige planmäßige Abschnürung der Bevölkerung des besetzten Gebietes von dem übrigen Deutschland übten die gleiche Wirkung auf die deutsche Volksseele aus wie die Worte »drohende Kriegsgefahr« am 31.07.1914. Das Volk fand sich zusammen. Aber die Reichsregierung in Berlin unter dem römisch-gläubigen Reichskanzler Kuno und die preußische Regierung unter dem Stalin Otto Braun versagten. Es versagten aber auch Führer der sogenannten nationalen Verbände, die sonst gar nicht genug in allen möglichen patriotischen Phrasen ihr vermeintlich vaterländisches Gefühl betätigen konnten. Auf Bitten Hugo Stinnes hatte ich über das, was Poincaré an Widerstand entgegenzusetzen sei, in Berlin Anfang Februar eine Besprechung mit dem Reichskanzler und General von Seeckt. Der Entschluss zu einem passiven Widerstand war bereits getroffen. Meines Erachtens musste dieser Widerstand einheitlich von General von Seeckt geleitet und vom Reich weitgehend unterstützt werden. Wie weit General von Seeckt hervortrat, das war eine andere Sache. Ich fand aber bei beiden führenden Deutschen keinen klaren Willen zu einer durchgreifenden Organisation über einen im gesamten besetzten Gebiet einsetzenden Widerstand. Ebenso wenig wie für die Vorbereitungen desselben auf allen Gebieten im Fall eines weiteren feindlichen Vormarsches. Ich sah bald, dass jedes Wort zu schade war. Es standen verschiedene Welten gegenüber. Ich hatte auch Rücksprachen mit den Führern verschiedener vaterländischer Verbände.